Jüngst wurde das Gedenkkomitee für den Präsidenten Kim Il-sung in Frankreich gebildet. Das Gedenkkomitee beschloss, zum 23. Todestag von Kim Il-sung die politischen und kulturellen Veranstaltungen zur Lobpreisung seiner unsterblichen Verdienste zu organisieren. Und jüngst wurde das Gedenkkomitee der Fortschrittspartei des Volkes Nigerias für den Präsidenten Kim Il-sung gegründet.